Licht seh ich dein Gesicht. Es ist so strahlend schön und mir vertraut. Doch du tanzt mit ihm, das Glück sieht man dir an. Was ist das für ein Typ, der dich so verzaubern kann? Früher waren wir uns nah und ich frage mich, ist er auch dein Superstar, so wie ich es einmal war? Ist er jetzt ein neuer Held, der mit dir die Sterne zählt? Ist er auch dein Superstar, ist das mit euch beiden wahr? Denkst du manchmal noch an mich, ich bin immer. Ich habe es dir geschenkt. Du siehst unglaublich sexy darin aus. Was ist mit uns geschehen? Ich habe an uns geglaubt. Dich nun mit ihm zu sehen, hält mein Herz nicht länger aus. Früher waren wir ein Paar und ich frage mich, ist er auch dein Superstar? Einmal war. Ist er jetzt ein neuer Held, der mit dir die Sterne zählt? Ist er auch dein Superstar? Ist das mit euch beiden wahr? Denkst du manchmal noch an mich? Ich bin immer noch verliebt in dich. Ist das mit euch Spaß?